Erster der König zitterte sehr. Er ging in das Zimmer über dem Tor und weinte. Er rief, mein Sohn Absalom. Ich wollte für dich sterben. Zweiter jemand sagte Job, der König weint. Er ist sehr traurig wegen Absalom. Dritter der Sieg war an diesem Tag traurig für das Volk. Sie hörten, der König ist traurig wegen seinem Sohn. Vierter das Volk schlich leise in die Stadt. Sie fühlten sich wie Soldaten, die im Krieg weggelaufen sind. Fünfter der König bedeckte sein Gesicht. Er schrie laut, mein Sohn Absalom. Absalom, mein Sohn. Sechster Job ging zum König. Er sagte, du hast heute deine Diener beleidigt. Sie haben dein Leben und das Leben deiner Kinder gerettet. Siebter du liebst die Menschen, die dich hassen. Du hast die Menschen, die dich lieben. Deine Anführer und Diener sind dir heute egal. Achter steh jetzt auf. Geh raus und sprich freundlich mit deinen Dienern. Wenn du nicht gehst, bleibt heute Nacht kein Mann bei dir. Neunter der König stand auf. Er setzte sich an das Tor. Das Volk hörte das und kam zum König. Zehnter die Israeliten waren nach Hause geflohen. Sie stritten sich überall im Land. Sie sagten, der König hat uns vor den Feinden gerettet. Elfter Absalom ist im Krieg gestorben. Wir haben ihn zum König gemacht. Warum holen wir David jetzt nicht zurück? Zwölfter David hörte diese Worte. Er schickte eine Nachricht an die Priester Zadok und Abjatar. Er fragte, warum wartet ihr so lange? Dreizehnter ihr seid meine Verwandten. Ihr seid wie mein eigenes Fleisch und Blut. Warum wollt ihr den König nicht zurückbringen? Vierzehnter sagt zu Amasa, du bist auch mein Verwandter. Du sollst mein neuer Anführer für das Heer sein. Fünfzehnter David änderte die Meinung der Männer von Juda. Sie sagten alle zusammen, komm mit allen deinen Dienern zurück. Sechzehnter der König ging zurück zum Fluss Jordan. Die Männer von Juda kamen nach Gilgal. Sie wollten den König über den Fluss bringen. 17. Simei aus dem Stamm Benjamin kam auch schnell. Er wollte König David treffen. 18. Er brachte 1000 Männer mit. Ziba war auch da. Er hatte seine Söhne und Diener dabei. Sie eilten zum Jordan. 19. Sie gingen durch das Wasser. Sie wollten der Familie des Königs helfen. Simei warf sich vor dem König auf den Boden. 20. Er sagte zum König, bitte sei mir nicht böse. Vergiss bitte meinen Fehler von früher. Ich war schlecht zu dir. 21. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich bin heute der Erste aus dem Norden. Ich begrüße meinen König. 22. Abisai sagte, soll Simei nicht sterben? Er hat schlecht über den König gesprochen. 23. David antwortete, was wollt ihr von mir? Heute soll niemand in Israel sterben. Ich bin jetzt wieder der König. 24. Der König sagte zu Simei, du wirst nicht sterben. Er gab ihm sein Wort. 25. Meribal kam auch zum König. Er hatte seine Füße und seinen Bart nicht gepflegt. Er trug schmutzige Kleider seit Davids Flucht. 26. Der König fragte ihn, warum bist du nicht mit mir gekommen, Meribal? 27. Er antwortete, mein Diener hat mich belogen. Ich wollte mit dir gehen. Aber ich kann nicht gut laufen. 28. Mein Diener hat schlecht über mich geredet. Aber du bist weise wie ein Engel Gottes. Mach, was du willst. 29. Meine ganze Familie sollte eigentlich sterben. Aber du hast mich an deinen Tisch gelassen. Ich darf nichts mehr verlangen. 30. Der König sagte, rede nicht mehr viel. Du und Ziba sollt das Land teilen. 31. Meribal antwortete, er kann alles haben. Mein König ist sicher nach Hause gekommen. 32. Barzillai kam auch zum Jordan. Er wollte den König über den Fluss begleiten. 33. Barzillai war 80 Jahre alt. Er war sehr reich. Er hatte dem König früher Essen gegeben. 34. Der König sagte zu Barsilai, komm mit mir nach Jerusalem. Ich werde dort für dich sorgen. 35. Barsilai antwortete, wie lange lebe ich noch? Warum soll ich mit dem König nach Jerusalem gehen? 36. Ich bin 80 Jahre alt. Ich schmecke mein Essen nicht mehr. Ich höre die Sänger nicht mehr. Ich will keine Last sein. 37. Ich wollte nur ein Stück mit dir gehen. Warum willst du mir so viel geben? 38. Lass mich bitte umkehren. Ich möchte in meiner Stadt sterben. Hier ist Kimham. Er kann mit dir gehen. 39. Der König sagte, Kimham soll mit mir kommen. Ich werde alles für ihn tun, was du möchtest. 40. Alle Leute gingen über den Jordan. Dann ging auch der König über den Fluss. Er küsste Barsilai und verabschiedete sich. 41. Der König zog nach Gilgal. Kimham ging mit ihm. Alle Männer von Juda und viele Israeliten waren dabei. 42. Die anderen Israeliten kamen zum König. Sie fragten, warum haben die Männer von Juda dich heimlich weggebracht? 43. Die Männer von Juda antworteten, der König ist unser Verwandter. Warum seid ihr wütend? Wir haben nichts gestohlen. 44. Die Israeliten sagten, wir haben 10 Teile am König. Wir sind wichtiger als ihr. Aber die Männer von Juda schrien lauter.